50 languages. 22. 22. Smalltalk 3. Smalltalk 3. Rauchen Sie? Rauchen Sie? Früher ja. Früher ja. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? Einen Cognac? Einen Cognac? Nein, lieber ein Bier. Nein, lieber ein Bier. Reisen Sie viel? Reisen Sie viel? Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Was für eine Hitze. Was für eine Hitze. Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Morgen gibt es hier eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen.